so wie Sie es jetzt formuliert haben, kommt raus, dass da nun ja nicht mehr mit Widersprüchen ist. Ja? Also, Sie haben jetzt zwar nicht das Leben gestellt, sondern Sie haben gesagt, ein Stück wieder über den sozialen Wohlstand. Aber ich finde es unheimlich dramatisch, weil nämlich dieser soziale Wohlstand ja, so ein Möglichkeiten schafft. Ja? Also neue Sprachen, ja, was da. Wenn man vorhin hier über die Literatur oder über Theater gesprochen hat, welche Möglichkeiten. Das Merkwürdige ist, dass ich dauernd gibt es Stücke von Gibson, von Tschechow, von wem immer. Es gibt eine ganze Literatur, die sich so inszenieren lässt. Gibson hat mit der jetzigen Alltagsrealität der DDR mehr zu tun als zum Beispiel die Unsicherheit. Oder ein Stück von Volker Braun. Das ist ein Problem. Und es gibt so einen schönen Satz, den ich immer sehr rührend fand, in dem Vorwort von Brecht zu den frühen Stücken, wo er schreibt über diese Marlowe-Bearbeitung Eduard II. Schreibt er, das ist eine gierige Reminiszenz an eine glücklichere dramatische Ära. Diese glücklichere dramatische Ära war natürlich eine blutige Ära. Deswegen war sie glücklicher für den Dramatiker. Das klingt ganz schlimm jetzt, aber sowas meine ich, diese Widersprüche, die ich ja auch sehr empfinde, die sind so viel abgeleiteter und stehen in so einem Haarnetz von Bedingtheiten und Bedingungen, dass die ganz schwer aufs Theater zu schleppen sind. Und das ist Prosa und Film und Fernsehen. Und wir suchen dauernd irgendwelche blutigen Geschichten, was auch krank ist. Ne? Aber die Meinung, dass gegenwärtig künstlerisch abgibt, war da, kennt man aus vielen Genres und vielen Perioden. Und der reale Gang der Geschichte der Künste hat es eigentlich immer wieder erlebt. Schiller hat Gegenwart nur am Anfang beschrieben, nur einmal, Kabale und Liebe. Goethe auch nur zweimal, glaube ich. Man kommt immer sehr schnell davon ab, wenn man Stücke schreibt. Merkwürdigerweise, ich weiß nicht, woran das liegt. Shakespeare hat nie in dem Sinne ein Gegenwartsstück geschrieben. Er hatte nur den Vorteil. Bitte? Ja, das Einzige, ja. Und das war ein Auftragswerk. Ne? Ich glaube, es ist auch, da liegt auch ein, ich finde es auch ein Dekadenzsymptom. Dieses krankhafte Bedürfnis, seine eigenen Probleme auf der Bühne zu sehen. Das ist eine Schwäche eigentlich. Das ist was Dekadentes. Und es ist eine Unsicherheit an der eigenen Situation, dass man dauernd Bestätigungen sehen will oder dass man sich übersetzt sehen will in etwas anderes. Ich glaube, das ist wirklich eine Dekadenz und eine Einschränkung von der Möglichkeiten von Kunst. Dass man Kunst nicht als eine Steigerung des Lebensgefühls nimmt, sondern als eine Beruhigung oder eine Besänftigung, das will man eigentlich. Also Kunst als Lebenshilfe, ne? Statt als Steigerung von Vitalität und als Genuss und was immer. Bitte schön. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass Sie ein besonders enges Verhältnis zur griechischen Tragödie haben. Ist das richtig? Und welche Funktion hat die Tragödie in Ihrem Werk? Ja. Sie haben sicher völlig recht. Denn was ich daran wichtig finde, ist, dass für die Griechen war überhaupt kein, gab es das Wort Pessimismus zum Beispiel, das war lächerlich. Ne? In solchen Kategorien über Literatur zu reden, Optimismus oder Pessimismus, das sind Dekadenzbegriffe. Ne? Und das war für die Griechen undenkbar. Da war Kunst ein übersteigertes Leben und ein hatte ja, es war ein Fest wie immer, und wenn der Held unterging, dann hatte man davon etwas. Man sah die Kraft eines Helden, der untergeht. Und je intensiver der Untergang dargestellt war, desto größer war der Gewinn an Vitalität, wenn man dazu sah. Und es gab nicht diese dekadente Diskussion um Inhalte. Also deprimiert uns das nun oder deprimiert uns das nicht? Ne? Und eine Gesellschaft, die den Tod verdrängt, ist krank, ne? Ist dekadent, das ist klar. Aber wir sind eine Verdrängungsgesellschaft oder noch sehr weitgehend eine Gesellschaft, deren Funktionieren auf Verdrängung basiert. Und dagegen habe ich was. Und das ist eine, finde ich, eine Funktion von Kunst, diesen Verdrängungsprozess zu stören. Und insofern haben Sie recht mit der Verbindung. Drei Puppenspieler im Theater aufgemacht, ja, und hatte das Glück gehabt, mir das so anzusehen, und schon fünfmal hatten sie es so als öffentliche Probe gemacht, und ich fand es eben sehr viel Energie und sehr fleißig erarbeitet, und dann auch im vierten oder fünften Mal wurde es eben verboten, dass sie eben da nicht mehr spielen durften, obwohl sie sich richtig ohne Erlaubnis bemüht hatten und eben auch kein Geld dafür genommen hatten und diesen Raum oder Ziel bekommen hatten. Und ich meine, ich sagte deswegen, aber auch vorhin in der Diskussion darüber gesprochen haben, wie eine Lebendigkeit, also jetzt in der Theaterlandschaft, passieren soll. Und auch die Frage, dass mit den 10 Jahren, ja, dass eigentlich doch diese 10 Jahre ohne Auseinandersetzung verschwinden sind. Ich meine jetzt konkret zum Stück, ja, dass dadurch doch das Stück verloren ging für diese 10 Jahre. Ja. Weil in diesen 10 Jahren hätte es ja doch eine Auseinandersetzung provozieren können. Und genauso finde ich eben, jetzt, wenn jetzt überhaupt so eine Auseinandersetzung stattfinden würde, ja, dann wäre auch die Frage nach dem, wie weit jetzt solche Eigeninitiativen, ja, möglich sind, ja, inwieweit sie von der Gesellschaft akzeptiert werden oder abgelehnt werden, müssten dann eben auch innerhalb so einer Diskussion geklärt werden. Ja. Dass dann nicht jeder Theater machen kann und so, das ist klar. Ja. Aber man kann es dann nicht einfach so, also nur die Theater machen Theater und nur über irgendwelche Clubhäuser und die Leute, die sozusagen ohne jemanden vorgesetzt zu bekommen, aus eigener Kraft was machen wollen, natürlich spielen wir zu Hause und nichts zu machen. Man ist auch so ein, für mich so ein Vakuum, so ein Brachland, ja, wo man Leute eigentlich hindert, aktiv zu werden. Ich meine, ich kann das schwer kommentieren, weil ich meine, äußerst betrüblich, wenn Leute etwas machen wollen und können es nicht machen, aber das ist im Einzelnen schwer zu besprechen, wenn man nicht weiß, was sie gemacht haben. Ne? Ja, ich meine, ich kann es nicht kennen. So, das so. Ja. Ich wollte noch mal auf eine Frage kommen, nämlich auf die Frage mit dem, dass es wünschenswert wäre, ein Uraufführungstheater zu haben, wo also Stücke ausprobiert werden können, nicht nur nach der Maßgabe ihrer Vollkommenheit, sondern unter dem Gesichtspunkt von Versuchen inhaltlicher und formaler Natur. Andererseits haben wir gerade darüber geredet, dass die Dramatik in dem Dramenbegriff, den du hast, sozusagen gar kein glückliches Kind dieser Jahre ist. Welcher Typ Stück, denkst du, wäre also, das war ja von Gegenwartsstücken die Rede, müsste also denkbar sein, versucht werden, ja? Wenn du sagst, der andererseits die Dramatik braucht die großen offenen Umbruchssituationen, die ins Innere rutschenden Probleme, das führt dann zu einer Typologie wie Ibsen oder zu einer Stücktypologie wie Ibsen oder Tschechow und so weiter. Also welchen Typ Gegenwartsstück, mal ganz persönlich, hältst du für wünschens- und ausprobierenswert an einem solchen Theater? Im Bewusstsein, dass die Jahre diesen Umbruch des Anfangs nicht hergeben. Ja, zunächst mal muss man den Begriff vielleicht ändern. Also Gegenwartsdramatik ist alles, was lebende Autoren an Dramatik schreiben. Ne? Richtig. Weil, ganz gleich, welches Material. Es wird auf jeden Fall von heute aus oder von dem Autor aus eingefärbt. Deswegen würde ich da überhaupt nichts eingrenzen. Das Problem ist nur, ich würde ganz primitiv, dass es wird in diesem Land ungeheuer viel geschrieben, es werden auch ungeheuer viele Stücke geschrieben, viel mehr Stücke, als die Theater eigentlich brauchen. Dieser ganze Schrei nach Gegenwartsdramatik ist ja jetzt vom Ministerium aus mal gesehen eine reine Heuchelei. Die Theater brauchen die Stücke ja gar nicht und die haben gar keine Möglichkeit, die alle zu spielen. Jetzt mal ganz abgesehen von politischen Dummheiten oder Problemen mit neuen Stücken. Die Theater haben gar keine Möglichkeit, alles zu spielen, was hier geschrieben wird. Solange man nicht das irgendwie institutionalisiert, eine Möglichkeit findet dafür. Ein schwacher Versuch ist diese Werkstattwoche in Leipzig. Aber da lesen so Autoren ihre Stücke vor und dann findet man die sehr schön, dann sind sie wieder weg. Und die DDR ist auch zu klein, glaube ich, für so viele schreibende Leute. Das ist ein echtes Problem. Und es gibt, es ist wirklich ein Problem. Es gibt zum Beispiel hier keine Möglichkeit, Videofilme zu machen. Es gibt kaum eine Möglichkeit, Filme zu machen, außer bei der DEFA. Damit fällt ein ungeheures Territorium von Betätigungsmöglichkeiten weg. Also alles, was irgendein Talent hat, fängt an zu schreiben, wie wild. Und das ist wirklich ein Problem. Und das können die Theater gar nicht verarbeiten. Und dadurch häufen sich dann die Autoren in den Kellern. Also dieses Land ermutigt Talent und bringt es nicht an sein Publikum. Und bringt es nicht unter die Leute. Bitte schön. Dazu kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, die ich erlebt habe. Und zwar habe ich einen Englischkurs besucht. Und in dem Kursus wurde ein Tonband vorgespielt, wo ein Mann und eine Frau überlegen, was sie am Abend tun sollen. Und sie überlegen, sie gehen nach irgendwo hin. Und dann kommt ein Satz, in dem gesagt wird, sie gingen eine Straße entlang, an der Theater, Kinos und sonst was war. Alles Mehrzahl. Übersetzt wurde alles in Einzahl. Und von keinem wurde das anders erkannt. Warum? Weil man sich nicht vorstellen konnte, dass in einer Straße Haus an Haus zur Einstellung überhaupt zu der ganzen Frage. Bitte schön. Was sagt denn das Akademiemitglied dazu, dass am Platz der Akademie das Schauspielhaus munter in eine Konzerthalle umfunktioniert wird? Ja, ich bin danach nicht gefragt worden. Also, das muss ich sagen. Ich finde es traurig, aber kann man nichts machen, das ist nicht passiert. Ja, das ist irgendwie da. Ja. Haben Sie verstanden, dass jetzt die Singakademie ein Schauspielhaus verwendet? Da oben war einer. Ihre beiden angesprochenen Stücke haben verschiedene Mauser hier gelesen. Und ich frage mich bei Mauser, in welcher Richtung eigentlich da die Einigung ist. Bei der anderen Maschine ist das eigentlich klar, aber Mauser hat hier sehr häufig verschiedene Sachen hier bei uns selbst auf unserer Seite noch besser verstehen. Das war nicht ganz klar. Es hängt sicher damit zusammen, dass es überhaupt kein Umfeld gibt dafür, keinen Kontext. Und wenn zum Beispiel es möglich wäre, die Maßnahme zu spielen, was nach wie vor nicht möglich ist, dann gäbe es schon einen ganz anderen Kontext für eine Aufführung von Mauser. Und dass die Maßnahme nicht gespielt werden kann, liegt nicht am Stück und nicht an irgendeinem Apparat, nur an der Sturheit der Brecht-Erben. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass auch diese ganze Lehrstückpraxis und Theorie von Brecht so unter seiner Klassikerbüste verschwunden ist. Und dadurch fehlt ein Umfeld. Und es wäre sicher eine absolute Monstrosität, jetzt Mauser zu spielen hier. Das verstehe ich beinahe, wenn ein Intendant sich das nicht vorstellen kann. Warum die Schuld den Erben zuschieben? Der Brecht ist selber verbunden. Ja. Weil es bloß billige Leidenschaften hervorruft. Ja, bin ich nicht so sicher, dass er recht hatte. Ja. Ich meine, der Kafka hat auch von dem Max Brod verlangt, dass er alles verbrennt. Und der Brecht hat es in einer bestimmten politischen Situation verboten. Das gehört auch noch dazu. Und es ist ja gespielt worden in USA zum Beispiel, gab es Aufführungen. Und warum soll es dann nicht hier auch welche geben können? Bitte schön. Ja, ich hätte auch noch eine persönlichere Frage. Und zwar stellt sich für mich eigentlich ein deutlicher Riss hier zwischen dem, was ich von Ihnen gelesen habe, neben der Hamlet Maschine auch ein Interview, in dem Sie vom Ende der Geschichte in Europa reden, und hier am Auftreten hier heute, was ich fast humorvoll finde. Also zumindest an manchen Stellen. Und also in dem Interview zitieren die laufend Leute. Es ist schließlich gefragt werden, ob das auch eine Maske ist, weil es da auch um Masken geht. Und ich frage mich das die ganze Zeit hier, ob das auch eine Maske ist. Denn ich habe mir manchmal die Frage gestellt, also je mehr ich gelesen habe, warum, welchen Impuls sie eigentlich haben, überhaupt noch zu schreiben. Wenn Sie die Klassikerbüste von Brecht erwähnen, dann fällt mir die von Lessing ein, die Schlafraum schreit, diese ganze Sache, wo es immer wieder um Erstarrung geht und Tod und eigentlich, zumindest seit der Hamlet-Maschine nicht mehr, also was mir zugänglich war, als wirklich mehr viel Hoffnung drin war, im Gegensatz vielleicht zur Germania, wo er doch die Hilfe, der da an 17 Minuten sich halt nicht verrückt machen lässt, oder hoch dann am Schluss, wo die Germania zur roten Rosa wird, doch noch solche Bilder davon drin sind. Das ein Impuls, wenn Sie in dem Interview, um die deutsche Geschichte auf die Knochen freizulegen, aber auf der anderen Seite kann man sich irgendwann noch fragen, was soll das überhaupt? Also, das kann man sicher, ja. Nee, es gibt so einen schönen Satz von Brecht: Viele Männer sind in einem Mann. Viele Männer sind in einem Mann. Und die sind manchmal gleichzeitig in ihm, manchmal zu verschiedenen Zeiten. Und es ist, glaube ich, ein Irrtum, wenn man zum Beispiel meine Stücke so von der Chronologie her beurteilt. Also nach dem Stück kommt das andere, also jetzt hat er das vorher aufgegeben. Das sind ja oft Sachen, die, also sehr alte Pläne, die manchmal nach 10 oder manchmal nach 20 Jahren ausgeführt werden, mit denen man aber schon lange beschäftigt ist. Und da gibt es sicher auch Tiefpunkte und Verzweiflungspunkte, und das muss man dann eben, oder ich glaube, ich muss es dann auch so formulieren. Und dann ist so ein Endpunkt formuliert, und dann muss ich woanders wieder anfangen. Und Sie werden mir das jetzt nicht glauben, weil es wieder komisch klingt, aber es ist was ganz Ernsthaftes. Es hat zu tun mit diesem Gefühl von Erstarrung, was Sie beschreiben. Ich schreibe unter anderem immer wieder was Neues, weil ich was zum Einschlafen brauche. Es ist wirklich so. Ich schlafe immer sehr schnell ein, wenn ich mir einen Text so im Kopf aufsage, an dem ich gerade arbeite, dann schlafe ich sofort ein. Das funktioniert nicht mit Texten, die älter als ein halbes Jahr sind. Deswegen muss ich ab und zu was Neues schreiben, sonst kann ich nicht einschlafen. Das ist aber nur die physiologische Seite einer Sache. Dass diese, wenn man eine Weile geschrieben hat, kriegt das auch wirklich so schnell ein Mausoleumscharakter. Die Sachen verfestigen sich. Und man muss immer wieder was ganz anderes machen. Und das Schlimmste ist, sich zu wiederholen. Und es gibt so eine wirklich goldene Regel für mich von John Donne, der sagt in irgendeiner Predigt, finde heraus, was du nicht kannst und dann tu es. Das ist die goldene Regel. Also man muss immer wieder etwas suchen, was man nicht kann. Und das, was man kann, darf man nicht nochmal machen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, zum Beispiel, ob wenn ich an die Hommage an Stalin 1 denke und an solche Sachen, ob sie, dann besteht ja die Gefahr, irgendwelche Meinungen von Figuren im Stück dann auch für die Autorenmeinung zu nehmen. Aber ich habe mich gefragt, kann Heiner Müller leiden oder hält er das für sinnvoll? Auf so eisige Höhe ist die ganze Sache, dass ich da nicht ganz sicher war. Das nehmen wir heute in diesem Satz, den Sie sagten. Nur warum? Was meinen Sie jetzt genau? Also wenn ich die Mehrzahl der Stücke von Ihnen jetzt angesehen oder gelesen habe, dann geht es im Prinzip um die Gräuel der Geschichte. Aber oft ist das so, dass ich darüber lachen musste. Und ich weiß nicht, ob das schon im Material drin ist. Also diese Hommage an Stalin 1 beispielsweise als ein sehr gutes Beispiel dafür. Und da stellt sich nicht der Widerspruch her, weil Sie vorhin von Verzweiflung sprachen. Man spürt das oder nicht so deutlich daraus, diesen Punkt des Leidens. Zumindest wird er durch den Text nicht bei mir ausgelöst. Vielleicht auch ein bisschen, weil Sie das nicht für wünschenswert halten. Also die Frage jetzt nach Leiden. Ja. Dann wird das Schreiben natürlich auch irgendwann wirklich sowas wie eine Therapie. Es gibt so einen schönen Satz von Heinrich Mann über seinen Bruder, über Thomas Mann. Seit dem Erfolg der Buddenbrooks habe ich ihn nicht mehr am Leben leiden sehen. Das ist die eine Seite. Und damit meint er jetzt nicht die Sicherheit durch den Erfolg oder irgendwas. Und die andere Seite ist, was der Thomas Mann, also was bei Thomas Mann ein Generalthema ist, immer wieder, dass, und ich würde mich da nicht unbedingt identifizieren, aber es hat was damit zu tun, das Aufbrauchen von menschlicher Substanz oder zum Beispiel auch Leidensfähigkeit durch dieses Gewerbe der Literatur. Und damit hat es, glaube ich, was zu tun. Hat es was zu tun mit Ihrem letzten Stück, Verkommenes Ufer? Mit der Sprachlosigkeit? Wieso sprachlos? Da ist doch viel Text drin, oder? Ja. Nee, was meinst du? Aber ich finde es irgendwie sprachlos der Zeit gegenüber. Mit Ihrem Material ist es ja eine szenische Geschichte, aber Vor- und Nachspiel finde ich so sprachlos, wie unsere Zeit ist. Also nicht mehr in eine dramatische Form zu bringen, was Sie vorhin schon mal sagten von es gibt eigentlich keine Gegenwartsdramatik mehr. Und ich finde, das ist ja richtig, weil man das nicht mehr ausdrücken kann. Man kann es nur noch stumm ausdrücken, was passiert. Und darum meine ich, ist Verkommenes Ufer ein unheimliches Gegenwartsstück, verstummt oder verstummen macht. Das eigentliche Problem ist doch, dass es immer, also für mich, schwer geworden ist, und gerade in dem Stück, eine Dialogstruktur zu finden. Das sind so lauter Monologe, die nacheinander ablaufen. Und das ist sicher ein Problem. Vielleicht ist das beim übernächsten Stück anders. Ich weiß nicht. Bitte schön. Wenn man manches untereinander stumm ausdrücken kann, wie eben gesagt wurde, gibt es in Ihnen einen Mann, der Brutalität des Fernsehens mit etwas mehr Poesie des Theaters begegnen möchte. Nicht um zu verdrängen, sondern um das Publikum zu sensibilisieren, dieser Brutalität vielleicht etwas zu begegnen. Jetzt wird die Brutalität ihres Theaters mit viel Sperma garniert. Naja, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, eine Funktion von Theater, die immer wichtiger wird. Weil was passiert mit dem Fernsehen oder durch das Fernsehen, ist doch eine Besetzung von Fantasie mit Klischees. Und bei uns merken wir das noch nicht so riesig wie in der kapitalistischen Welt vielleicht. Und auch eine Auslöschung von Gedächtnis durch diese Medien. Und mit dem Theater kann man immer wieder so Inseln von Unordnung schaffen vielleicht. Gegen diese zunehmende Ordnung durch diese technischen Medien. Ja. Irgendwie ist es noch spannend, ob gleich keiner was sagt, aber wir wollen das nicht sozusagen in die Länge ziehen. Es ist eine Menge Substanz eigentlich da in unserem Gespräch, abgesehen von dem Vortrag. Möchte jemand was sagen, bevor wir vielleicht in einem guten Moment ein bisschen zu früh auf Wiedersehen sagen? Da ist noch ein Wort, Miller. Ich habe mal dazu gesagt, dass Sie das Publikum in der BRD so als Voyeure bezeichnen, oder dass es ein Voyeurismus da wäre. Was heißt denn sozusagen von dem allgemeinen Publikum bei uns? Oder wie sehen Sie da Hoffnung, oder wo ist die Hoffnung in die Leute? Ich war eigentlich sehr, sehr überrascht, als zum Beispiel an der Volksbühne dieses Stück Die Bauern gespielt wurde, nach 15 Jahren. Dann der Bau, war ich sehr angenehm überrascht von dem Publikum, besonders das Publikum von 16 bis 25, wobei es da vielleicht manchmal weniger die Studenten sind, die ein gutes Publikum abgeben, jedenfalls nicht die Studenten der Germanistik oder der Theaterwissenschaft. Vielleicht ungerecht, aber also manchmal eher die anderen. Und da hatte ich immer den Eindruck, dass da eine große Aufmerksamkeit ist und ein wirkliches Bedürfnis, etwas zu verstehen, etwas zu erfahren. Und nicht so sehr die Tendenz, etwas sofort zu bewerten. Und das verstehe ich unter einem guten Publikum, das erstmal etwas erfahren will und nicht gleich Wertungen dafür hat. Und das gibt es, glaube ich, bei uns mehr als in der Bundesrepublik. Wobei es vielleicht nicht wirklich zu beurteilen ist, weil in den großen Städten in der Bundesrepublik, und nur da kenne ich die Theater eigentlich, geht die Jugend kaum ins Theater. In Frankfurt oder München gibt es kaum größere Gruppen von jungen Leuten, die ins Theater gehen. Theater sind eher ein Refugium von gut verheirateten Leuten von 30 bis 50 und älter. Und ich glaube, das ist bei uns anders. Heißt das, dass das kritische Publikum das rechtlich Verlangte nicht mehr verlangt? Ja, aber der Brecht meinte ja mit kritischem Publikum nicht ein Publikum, was schon vorher weiß, was es davon zu halten hat. Das meine ich, das ist der Unterschied. Da war ja schon ein Publikum, das mehr Meinungen mitbrachte. Das was? Das Meinungen mitbrachte und Wissen. Ja, ich bin nicht ganz so sicher, ob er das heute noch so formuliert hätte. Also nach den letzten 20 Jahren. Ja. weil die Meinungen sind ja schon lange nicht mehr die Meinungen der Leute. Ne? Das sind ja doch eher so fertig gekaufte dann. Deswegen glaube ich eher an Erfahrungen. Bitte schön. Dazu gehört doch, glaube ich, also eine Philosophie der Ausweglosigkeit. Und ich habe das manchmal, also bei manchen Stücken wird das Ihnen ja auch vorgeworfen, wo ich glaube, gar nicht mal zu Recht. Wie ist das? Ist das jetzt ein ästhetischer Trick oder wenn Sie dazu mal was sagen können? Na, haben Sie denn einen Ausweg? Na, jetzt frag mal, was meinen Sie mit Ausweglosigkeit? Ich meine, Sie sterben noch genauso wie ich. Da gibt es keinen Ausweg. Und ich fand immer so einleuchtend einen Satz von Bloch, der sagt, die moralische Überlegenheit des Kommunismus besteht darin, dass er für den Einzelnen keine Antwort hat. Und das finde ich einen sehr wichtigen Satz. Und der hat was mit der griechischen Tragödie zu tun, wenn Sie wollen. Und auch mit dem Kommunismus. Und insofern verstehe ich auch wieder, warum Wischnewski die Tragödie als das eigentlich sozialistische Genre bezeichnet hat in der Dramatik. Ich meine, können wir uns darauf einigen? Oder ist es schwer? Bitte. Weil darüber eigentlich fast gar nichts gesagt worden ist, würde ich gerne sagen, dass mich der Text, den Heiner Müller gelesen hat, obwohl ich ihn sehr gut kenne, wieder sehr berührt hat. Und insbesondere die Figur des Maurers Hilse hat mich sehr berührt. Ich glaube, dass hier etwas von so einem Versuch drin ist, die Geschichte eines Landes nicht nur als eine Geschichte von sich abspielenden irgendwelchen geschichtlichen Vorgängen zu zeigen, sondern eben auch als eine Geschichte von tragischer Größe. Das zeigt sich für mich besonders in der letzten Szene, in der eine Utopie verkündet wird, wie sie meiner Ansicht nach auch nur wirklich in einem tragischen Vorgang möglich ist. Ich wünschte sehr, dass das Stück bald auf das Theater kommt und habe bloß ein bisschen Furcht, dass unser Theater die Einfachheit ein bisschen verlernt hat, mit der eine solche Figur und mit der solche Vorgänge gespielt werden müssen. Liebe Damen, liebe Herren, lieber Heiner Müller, dann haben wir ihm zu danken und ich habe Ihnen zu danken für einen schönen Abend, der mehr Fragen brachte, so soll es ja auch sein, als er löste, selbstverständlich. Kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie wieder in dieses Haus. Dankeschön.